Also das heutige Thema, zu dem ich ein paar kritische Gedanken verbreiten will, ist eigentlich gedacht und gehört in einen größeren Umkreis, den ich dann auch noch in diesem Jahr auf zwei weiteren Veranstaltungen hier ausbreiten will. Und da heißt grob gesagt die Lohnfrage heute und die sozialstaatliche Verwaltung des Lohnarbeiterwesens. Das werdet ihr dann schon merken und da sage ich jetzt auch nicht mehr dazu, nur dass das klar ist, das steht eigentlich jetzt erstmal, wenn nichts dazwischen kommt, das Programm auch für die weiteren Veranstaltungen in diesem Jahr insofern fest. Im Juni ist die nächste Veranstaltung, die tritt aus dem Thema raus, weil da ist vorher der G8-Gipfel. Und da ist schon klar, das wird also ein Stück Imperialismustheorie in die eine oder andere Richtung, je nachdem, was da auf dem G8-Gipfel dann passiert. Das Thema heute also ist, warum das Gesundheitswesen unentbehrlich, aber immer zu teuer ist, oder ein bisschen emphatischer, Gesundheit im Kapitalismus. Der aktuelle Anlass ist klar, nächste Woche tritt die letzte große Gesundheitsreform in Kraft. Die ist auch erkenntlich schon wieder der Auftakt zu weiteren Reformen, die da schon angelegt sind. Die ist auch nicht die erste, ist also auch nicht die letzte. Gesundheit, ein Feld von Ideologien, die eigentlich um zweierlei kreisen, nämlich zwei Sachen in einsetzen und andererseits dann immer wieder ganz falsch auseinanderdividieren. Zwei Sachen, die an und für sich gar nichts miteinander zu tun haben, aber in dieser Gesellschaft systematisch eben im Gesundheitswesen zusammengeschlossen werden. Nämlich die Sorge um die physische Verfassung jedes Einzelnen und der Gesamtheit der Bevölkerung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Fragen des Geldes, von Kosten und Verdienst. Zwei Sachen, die eben ursprünglich, meint man, gar nichts miteinander zu tun haben. Ich will zu den vielfältigen Ideologien eigentlich nur im Vorlauf ein oder zwei oder drei aufführen, weil ich mich ansonsten um die nicht weiter kümmern will. Ich will nur so viel dazu sagen. Zuerst zu der verbreiteten Politikerschelte, die jetzt öffentlich jede und diese, gerade diese Reform begleitet, nämlich diese Klage, dass die immer das nicht zustande bringen, was sie sich vornehmen. Da ist eigentlich die Generallinie klar und unterschrieben. Es gilt, Kosten zu dämpfen. Das ganze System muss endlich preisgünstiger und effektiver werden. Im Gesundheitswesen muss anders gewirtschaftet werden. Und das ist eine Kritik, die teilt also den gültigen Standpunkt, der überhaupt diese Reform beflügelt. Nämlich, dass es einen Sachzwang zum Sparen gibt, ohne dass sich die Kritiker überhaupt fragen, warum eigentlich und an was da gespart werden soll. Verbreitet ist im Umkreis auch dieser Reform aber überhaupt eine Patientenschelte, die des Zynismus eigentlich nicht entbehrt, weil ausgerechnet die Figur, die jetzt Gesundheit braucht, und die andererseits der Letzte ist, der überhaupt im Gesundheitssystem was zu bestellen hat, also der gar nicht anders kann im Prinzip als zum Arzt gehen, von mir aus einmal zu viel oder auch meist oder des Öfteren einmal zu wenig. Und der ausgerechnet wird haftbar gemacht für die Kosten seiner Gesundheit, die er gar nicht zu verantworten hat. An den ergeht der Ruf, er soll gefälligst gesund leben, aber nicht das Gesundheitssystem mit Anforderungen belasten. Umgekehrt immer wieder mal, aber eigentlich nicht so häufig, gibt es die Kritik an der Pharmaindustrie, dass die mit ihrem Profitstreben bei der Gesundheit dann doch übertreiben tät. So Leute, die eigentlich nichts gegen anständige Gewinne haben, entdecken hier den, ausgerechnet da den Gegensatz von Versorgung und Geschäft. Und zwar von einem Standpunkt aus, der eines gewissen Idealismus frönt, nämlich, dass Gesundheit doch ein humaner Staatsauftrag sei, den der besser zu erledigen hätte und für den er die Geschäftsobjekte, also auch die Pharmaindustrie, besser einspannen sollte und für die er die dann in ihrem Profitstreben auch mal begrenzen sollte. Ganz kritische kennen dann den Spruch, man kann doch Gesundheit nicht zur Ware machen und ob man das kann. Also wie und warum und mit welchen Konsequenzen man das macht, das soll eben Thema sein. Soll mal nicht das Gesundheitswesen betrachtet werden vom Standpunkt des Beitragszahlers, der über die Kosten klagt und hofft, dass ihm mit dem Sparappellen was erspart bleibt, nicht vom Standpunkt des Patienten, der um die Leistungen fürchtet und andererseits einsieht, dass die Leistungen ja aber auch ziemlich immense Kosten verursachen. Also nicht vom Standpunkt überhaupt des Staatsbürgers, der immerzu Reformen für unumgänglich hält, oder gar des Kritikers, der den Staat ideell an seinen besseren humanitären Aufträgen misst und ihm solche erteilt. Also als erstes ein paar Vorbemerkungen, überhaupt was Gesundheit hierzulande als gesellschaftlicher Bedarf ist. Jeder weiß, Gesundheit ist ein kostbares, anerkanntermaßen sehr kostbares Gut und hat für den Menschen nach allen Befragungen immer oberste Priorität noch vorm Arbeitsplatz. Das ist einerseits nicht verwunderlich, denkt man. Schließlich ist Gesundheit die allererste Voraussetzung für alles, was der Mensch so treibt, für Wohlbefinden. Körperliche und geistige Potenzen braucht es halt, um sich zu tummeln. Andererseits aber handelt es sich bei Gesundheit dann ja doch eben nur um diese allerelementarste körperliche Voraussetzung. Und wenn die ausgerechnet zum obersten Zweck und Gut für jedermann gerät und in unserer hochzivilisierten Gesellschaft also zu einer existenziellen Frage dauernd wird, dann geht das sicher nicht in der Selbstverständlichkeit auf, dass jeder irgendwann mal sich Sorgen um seine physische Verfassung macht und mit zunehmendem Alter eben immer öfter. Es ist wie bei allen Gütern, die einem teuer sind, die sind laufend gefährdet, betroffen und das schlägt sich ja auch nieder im gesellschaftlich bilanzierten Krankenstand. Der betrifft zwar die Naturseite der Bevölkerung, aber das, was sich da an der Natur niederschlägt, also die Krankheiten, der körperliche und Verschleiß und Verfall, ist heutzutage eigentlich keineswegs mehr vornehmlich oder bloß eine Folge von Unbilden der Natur, sondern der zivilisierten Lebensumstände. In denen ist nämlich eine an Gesundheit und Bequemlichkeit und Wohlbefinden orientierte Organisation von Leben und Arbeiten keineswegs als Selbstverständlichkeit eingeschlossen. Also das, was eigentlich Gesundheit zur Selbstverständlichkeit machen tät, also Vorkehrungen gegen Verschleiß und Verfall, eine entsprechende Einrichtung des gesellschaftlichen Lebens und ein sich kümmern um die dann immer unausweichlichen Gesundheitsbeeinträchtigungen, die dann nach bestem Wissen und Können passiert. So einfach ist das alles nicht mit Gesundheit in dieser Gesellschaft. Im Gegenteil, das allererste und das überall Greifbare ist eigentlich ein umfassender gesellschaftlicher Verschleiß von Gesundheit. Der fasst sich zusammen in der Abstraktion Belastungen, denen der moderne Mensch mit seiner Physis ausgesetzt ist, und schließt völlig Verschiedenes ein. Also im Beruf, wo das Prinzip der Konkurrenz waltet, also der Vergleich über Leistungsanforderungen mit anderen geht, an denen man sich zu bewähren hat und gegen die man sich durchzusetzen hat, wo also Einsatz verlangt ist, den man selber gar nicht bestimmt und der sich gar nicht nach den eigenen Bedürfnissen und der eigenen Belastbarkeit einrichtet. Das gilt sowohl für oben in der Berufshierarchie, wo bekanntlich Managerkrankheiten grassieren, und das gilt vor allem unten, wo lohnabhängige Leistungen zu bringen haben an Arbeitsplätzen, deren Anforderungen und Belastungen nach anderen Kriterien an denen ihrer guten Aushaltbarkeit definiert werden. Und das gilt auch und im Weiteren für die Reproduktion. Die hat erstens nur einen beschränkten Raum und die unterliegt bekanntlich Umweltbelastungen, ungesunden Lebensmitteln, ungesunden Reproduktionsgewohnheiten. Und alle diese Belastungen unserer, wie es so schön heißt, Leistungsgesellschaft sind im wörtlichen Sinn gleichgültig unterstellt und sind auch gleichgültig, wenn es um Krankheit oder andersrum um Gesundheit geht, weil Gesundheit, das ist eine Abstraktion, der ist erstmal egal, wodurch die behelligt wird und was im Einzelnen der Grund oder was die gesellschaftlichen Umstände sind, die eben zum Kranksein führen. Also zu diesem Punkt abschließend, Gesundheit ist also ein gesondert zu verfolgender Zweck, weil es eben gar kein selbstverständlich gültiger Zweck der Gesellschaft, Gesundheitsrücksicht, gar kein waltender Zweck ist, sondern überhaupt immerzu erst regelrecht erzwungen werden muss. Dafür sorgt, und das ist eigentlich die erste Gesundheitsleistung des Staats, dafür sorgt halt der, also der Staat. Er stellt Anforderungen, setzt Schranken, er lässt ein Vorschriftenwesen. Und dabei wird dann allerdings durchaus unterschieden und Rücksicht darauf genommen, was die Quellen von Gesundheitsbelastungen angeht. Also die Umweltgesetze begrenzen den Gebrauch von Natur als Geschäftsmittel, der sie als Lebensmittel im weiteren Sinne beschädigt. Gebrauchswertvorschriften werden erlassen wegen schädlicher Lebensmittelproduktion unter Profitgesichtspunkten. Es gibt Schutzrechte bezüglich schädlicher Arbeitsbedingungen, die an kostengünstig kalkulierten Arbeitsplätzen anfallen. Und gegen zerstörerische Leistungsanforderungen bezüglich Arbeitszeit und Arbeitsleistung, die sich dem Unternehmerinteresse an möglichst rentabler Arbeit verdanken. Es beweist, dass hier Leistungsgrenzen laufend systematisch ausgetestet und überschritten werden. Weil diese staatlichen Beschränkungen und Auflagen die Geschäftskalkulationen berücksichtigen, denen die Gesundheitsbehelligungen entspringen, diese Geschäftskalkulationen nicht zerstören, sondern trotz ihrer Wirkungen dauerhaft sichern sollen, kriegen also die staatlichen Auflagen auch immer die Gestalt der Festlegung von Graden von erlaubter Schädigung, haben den Charakter der laufenden Kontrolle und der bekannten Skandale wegen zu lascher Kontrolle unerlaubter Praktiken, schließen das Anrecht auf Entschädigung, also die Unterstellung von Schäden ein. Und mit all dem entscheidet erstmal in diesem Bereich grundsätzlich der Staat, wie weit Gesundheitsrücksichten in der Konkurrenzgesellschaft überhaupt Gültigkeit haben, die die von sich aus gar nicht macht. Innerhalb dieser so geregelten Umstände der Konkurrenz geht es dann aber auch in Ordnung und ist erfordert, dass jeder seine Leistung bringt, findet dann also der massenhafte Verbrauch von Gesundheit statt und wird dann ausgetestet in dem Sinne, was die Menschen unterschiedlich, aber insgesamt nur mit mehr oder weniger weitreichenden Folgen aushalten. Zweitens gibt es dann und wird appelliert an private Gesundheitsrücksicht. Es ergeht in gewissem Sinn verrückter Imperativ an die Privatpersonen, nämlich gesund leben, weil und soweit das Leben nicht gesund ist. Also einer verrückt in dem Sinne, weil ja ein Appell und ein Anspruch eigentlich an den Privatmenschen gemacht wird, der ein im Grunde selbstverständliches Interesse zum Auftrag macht. Und zweitens verrückt deswegen, weil ausgerechnet ans Privatindividuum appelliert wird, in einer Gesellschaft mit einem entwickelten Gesundheitswesen, mit einem immer umfassenderen medizinischen Kenntnissen und Technologien. Und da soll sich, und da soll Entscheidendes dran hängen, dass sich der Mensch immerzu neben dem, wo er sich im Beruf tummelt, privat um seine Gesundheit kümmern soll. Dieser Appell an das Privatinteresse, der wird auch nur deswegen nicht als Zynismus zur Kenntnis genommen, weil der Mensch selber daran interessiert ist und auch interessiert sein muss, sich darum zu kümmern, und zwar nicht bloß wegen des Wohlbefindens, sondern weil das Kranksein bekanntlich Folgen ökonomischer Art hat, die überhaupt nichts mit geschädigter Natur und mangelndem Wohlbefinden und Störung und Zerstörung von Physis in dem Sinne zu tun haben, unter denen man leidet, sondern je nach Schwere der körperlichen Beschädigung gibt es Schäden ganz anderer Natur an der bürgerlichen Karriere, an Beruf, Geldverlust, Jobverlust, Aussortierung aus gesellschaftlichen Zusammenhängen. Also einen zweiten materiellen gesellschaftlichen Schaden, der ziemlich unterschiedlich für oben und untere Schichten ausfällt, der aber im Prinzip gehorcht, man leistet seine Dienste nicht, also verdient man nichts. Auch da ist der Staat gefordert und greift ein mit Beschränkungen, die die unmittelbaren Existenzfolgen mindern, aber nicht beseitigen. So geregelt ist es dann erst einmal wirklich Privatproblem und Schicksal, wie gesund und leistungsfähig eine sich in der Konkurrenz behauptet, und sind die Leute laufend genötigt, sich um ihre Gesundheit, das heißt Leistungsfähigkeit, zu kümmern, und soweit sie da unterwegs sind, erfordert das einen nicht geringen Aufwand an Zeit und Geld, an Einschränkungen, ist je nach Stand, den man einnimmt, ziemlich unpraktisch, teuer und hinderlich. Und es hat bestenfalls den Charakter der Kompensation, des Verschleißes und der Behelligungen, die der Konkurrenz- und Reproduktionsalltag ansonsten so mit sich bringt.